Und wir gaben bereits Davud und Sulaiman Wissen, und sie sagten, alles Lob gehört Allah, der uns vor vielen seiner gläubigen Diener bevorzugt hat.